Was ich in mir trage und wovon mir viele Menschen erzählen, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, ist das Gefühl, nichts verdient zu haben. Ich habe viele Texte geschrieben, für die ich nie eine Rechnung gestellt und für die ich deshalb auch nie Geld gesehen habe, weil es mir nicht so wichtig war, das Geld. Weil ich dachte, dass ich gerade gar kein Geld brauche und deshalb auch keins bekommen muss. Ich war zufrieden, wenn ich mir Essen und Kleidung kaufen konnte. Hartz IV vererbt sich. Vor allem in kartoffeldeutschen Familien, vor allem in westdeutschen Familien. Weil Kinder in diesen Familien die Motivation nicht kennen, mehr zu wollen als das, was sie haben. Wenn man sich ein Leben lang das Wünschen abgewöhnt oder es überhaupt nie lernt, dann ist es kontraintuitiv, sich in einem Beruf zu wünschen oder in eine Position, in der man mehr Geld verdient. Wünschen, mehr wollen, am Kapitalismus teilnehmen, das sind auf gewisse Weise Kulturtechniken, die man erst einmal verstehen und erlernen muss. Eine Idee davon zu haben, dass einem Freude abseits des Überlebens zusteht, das allein ist ein Privileg, das den Kindern von Arbeitslosen vorenthalten wird. Es muss ihnen sogar vorenthalten bleiben, weil das Leid ihrer Eltern eine gesellschaftliche Funktion hat. Und das Leid der Eltern bedeutet immer auch das Leid der Kinder. So ist Familie.